1 Live. Moving. Dance-Fans, Samstags-Fans, hier sind wir ja wieder alle. Lass anfangen mit 1 Live Moving. Ich heiße JC Zeller und das Beste ist, dass der erste Song heute, mein Opener, so klingt, als hätten wir heute 25 Grad gehabt. Aus Norwegen kommen The Bowser, so heißt die Band. Und der Track ist Magnetic. Klimper, klimper. Thank you. moving. Ich bin in mein Zimmer high, sie killt den Vibe. Dior 2001. Immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Ich bin in mein Zimmer high, sie killt den Vibe. Dior 2001. Immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Yeah. Durch die Nacht, durch die Nacht. Lichter in der Stadt. Ja, wir drehen Donuts auf einem Parkplatz. Lubav ist die Macht. Ich bin in mein Zimmer high, sie geht den Vibe. Dior 2001. Immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Ja. Überfall. 5000 Euro Schuhe überall. Und wir tanzen durch die Nacht, durch die Nacht. Lichter in der Stadt. Ja. Wir drehen Donuts auf einem Parkplatz. Lubav ist die Nacht. Ich bin in mein Zimmer high, sie geht den Vibe. Dior 2001. Immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Ja. Die Australier übernehmen den Laden hier. Cyril heute in der 1Live-DJ-Session. Fame geworden mit Stumbling In, also der unfreiwilligen Grundlage für die Tasse Kaffee. 23 Uhr heute Cyril in der 1Live-DJ-Session. Und jetzt der freshste Typ aus Australien gerade in der Moving-Playlist aus Melbourne. Dean Turnley, Actin' Tough. Acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid back, ain't acting tough. Get up with her crew, she the main one getting bucked. Bitches talking, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid back, ain't acting tough. Get up with her crew, she the main one getting bucked. Fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid back, Turnley, Actin' Tough heißt der Song. Und weil es so gut läuft und dieser Track gerade überall auf der Welt läuft und bei der Miami Music Week abgeht, ist Dean Turney zu seinem Chef gegangen, diese Woche zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, ich kündige und mache jetzt Hits. Viel Erfolg. I don't even know what she said, cause she falls. It's falls. And she got it done. Like the way she falls. And she gon' perform. Look the same in morning. She don't stop, keep going. I don't even know what she said, but this what I hear in my head. He la voit partout. Il attend debout, debout une rose à la main. Non, non plus rien ne me retient. Dans ce love story, dans ce love story, dans ce love story, okay, I really do get what I make in a day. What they make in a life. Is it cause Dreht ihr jetzt die Uhr heute Nacht upside oder down? Also wir haben keine Zeit zu verlieren, deswegen gute Nachrichten, falls ihr heute plant, früh feiern zu gehen, weil die Nacht kürzer ist. Es gibt schon eine Party, die läuft bereits im Club Helios 37 in Köln. Heute neue Partyreihe, das Bunny Tiger Club Opening mit Charam J, der mir immer schreibt über Insta, wenn er eine Party macht irgendwo in Köln. Dankeschön für den zuverlässigen Service. Deswegen leite ich euch das einfach mal weiter. Und danach sowieso heute Nacht Ehrenfeld XL, 10 Clubs auf einmal mit einem Ticket. Das geht alles in Köln. No broke boys, no new friends. Stellt sich nur eine Frage. Bist du dabei oder ja? 1 Live. Hörsaal Comedy. Wir kommen mit den besten Comedy-Newcomern in eure Stadt. Irgendjemand meinte letztens, ja, du Dönerschnauze. Ich bin Libanesin. Es heißt Falafelfresse. Mit Maram, Jerry Wiesel. Björn von Morgenstern, Josefa Walter, Abdulkader Chahin, Elisa Hamocho und eurer Moderatorin Maria Ziffi. Ihr müsst alle kommen. Es wird mega witzig. Ich freue mich. Münster, Paderborn, Bielefeld, Köln, Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Bochum. Von den Verarschen. Live. Hörsaal-Comedy. Ich habe zum ersten Mal im Hörsaal nicht auf die Uhr geguckt. Alle Infos auf 1live.de. Ich habe noch nie so lange am Stück gelacht. 1 live. Live. Moving. Hauptsache Pink Panthers geht's gut und ich sage das ganz ernst gemeint, es geht ihr gut. Es ging ihr nämlich nicht so gut vor 2 Jahren. Sie hatte auf einem Ohr nur noch 80% Hörkraft wegen so shitty Mikrofonrückkopplungen und so weiter. Trommelfell einfach nicht mehr heile. Aber das ist alles wieder geklärt. Sie kann wieder auf Tour gehen, sie kann wieder Musik machen. Das passt jetzt sehr gut, weil ihr Song Stateside so erfolgreich ist. Jetzt mit Sarah Larsson zusammen. Und damit gehen wir jetzt in the Mix. Der 1 Live Moving Mix mit Pink Panthers. Ein echter 1999er von Acido Da Base, Dooms Night. Wer feiert den auch in 2026? Oder wer feiert es, wenn ihr morgens die Tasse Kaffee ans Bett bekommen habt? Der Track, der jetzt kommt, ist super fresh und er ist genau richtig, wenn ihr heute Morgen mit einer Tasse Kaffee am Bett überrascht wurdet. Oder wenn ihr davon träumt, mal irgendwann an einem Samstagmorgen mit einer Tasse Kaffee am Bett überrascht zu werden. Morning Coffee. Brand new von Goodfella. Das ist der Mix. 1 Live. Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Hört den Text. Thank you. wie Samstagabend. Underrated, wenn ihr mich fragt. Geboren auf den Philippinen, jetzt L.A. Und das ist der Track von Goodfella, ganz neu im Moving Mix. Morning Coffee, out now. Und was jetzt kommt, wird gerade genauso oft gestreamt wie aktuelle Hits. Ist aber schon uralt eigentlich, aber auch besonders gut. Sean Paul und Keisha Coates, Give It Up To Me, jetzt im Moving Mix. Und danach noch die Chainsmokers, die Taylor Swift remixen. The Fate of Ophelia, hört das. One try your luck, make a when you see me tough, you know me, I feel me not rough, yeah. Stop looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body ain't tight, and you're making me horny. When you gonna give it up to me? When you put up today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I keep you looking straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Me out of my grave and save my heart from the fate of unfeeling. Taylor Swift Remix von den Chainsmokers. Eins live. Moving. Zurück in die Moving Playlist und ich kann euch noch eine Zugabe anbieten, weil die Chainsmokers sind sehr, sehr busy im Augenblick. Machen auch mit John Summit zusammen eine neue Single, die eben kurz nach 7 dann kommt in 1 Live in Moving. Wasuka ist ab Bayern. Willkommen zum Workout-Programm für eure eingerosteten Kniegelenke. How low can you go? Flowrider and Moving. Hier ist 1 live. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them I gotta do

legendär soll es denn werden, wenn die Swedish House Mafia zusammen mit Eric Pritz beim Ultra Music Festival auf die Bühne geht. Nächste Nacht, ich spiele alles, Eric Pritz und Swedish House Mafia und noch mehr Banger in Moving mit JC Zeller und die neuen Sachen. James Hype, Waterfalls. Hold tight, it's about time, we go unwind, let it all flow and give me waterfalls. Where we go, get in that zone, let it all flow. Give me waterfalls. Good energy come through. Make me move. Make me lose control. Good energy come through. And make me move. Hold tight. It's about time. We go unwind. Let it all flow. Give me waterfalls. Where we go. Get in that zone. Let it all flow. Give me waterfalls. Apologize. wishing, they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. God's Plan von Drake wäre ein gutes Chill-Out-Programm, wenn ihr so lange durchgefeiert habt wie John Summit diese Woche in Miami. John Summit hat diese Woche 21 Stunden am Stück im Club Space in Miami verbracht, weil er da eine Party geschmissen hat. Und er hat danach geschrieben, ich habe jetzt noch 3 Gehirnzellen übrig, um hier einen Post zu machen und drunter zu schreiben, holy shit, was für eine Party. Und dann musste er erstmal 12 Stunden schlafen und war dann wieder topfit. I slept for like 12 hours, feeling like a new man. It is Miami Music Week, baby. How the fuck we feeling? Also scheint irgendwie ein gutes Konzept zu sein. 21 Stunden Party, dann 12 Stunden feiern und dann weiter in Miami am Strand liegen und neue Musik spielen. John Summit und The Chainsmokers, All the Time. Waking up and I see your eyes in the lights over London. Wie ein neuer Mann und spielt Drum and Bass. John Summit und The Chainsmokers. Ihm müsst ihr nichts mit Zeitumstellung erzählen oder so. Wer 21 Stunden feiert, Armin van Buuren kam auch noch spontan vorbei bei der Party. Crazy. Und dann 12 Stunden durchschläft. Ihm könntest du heute auch 6 Stunden die Uhr vorstellen lassen. Kein Problem. Bad Bunny. 1 Life Moving. Nueva York. Como los estadio. Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Life moving. One more. just watch me dance. Watch me dance. Das so, wenn ich die Headline sage, Eric Pritz ist zurück bei der Swedish House Mafia. Zumindest mal für One Night Only, heute beim Ultra Music Festival, was ja immer für Überraschung gut ist. Erst gestern wurde announced, dass heute Abend, also nächste Nacht bei uns, Swedish House Mafia auf der Mainstage in Miami plus Eric Pritz auch dabei. So wie ganz früher, wie vor 2008, als sie wirklich mal zusammen aufgelegt haben, bevor Eric Pritz dann eigene Wege gegangen ist. Ich spiele diese Stunde alles. Wie du schaust, Mafia gleich im Mix und jetzt das. Dass heute Nacht dieser Track da auch läuft, Call On Me. Er ist Eric Pritz jetzt nicht mehr unangenehm. Es war ja lange Zeit so, aber irgendwo hat er letztens ja wieder gespielt. Ich bin gespannt, was kommt. Also bleibt dran für einen Kurztrip von Miami to Ibiza. Gleich im nächsten Moving Mix. Ab 7:30 gehe ich wieder mit Nonstop Beats für euch in die Samstagnacht mit 1 Live. Und da spiele ich dann Swedish House Mafia auf jeden Fall auch noch. Und das hier ist neu von Another. Talk to you. Augen riesengroß, weil es wieder schneit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Da ist nicht viel, was bleibt. Am Ende nur wir zwei. Das hält vom ersten Schluck bis in die Ewigkeit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Die Sterne ziehen vorbei, Lichtgeschwindigkeit. Augen riesengroß, weil es wieder schneit. Spiegel diese Linie, Mann, wie schön du bist. Jeder kennt dich von Charlottenburg bis Köpenick. Dein weißes Kleid, viel zu geil, pure Leidenschaft. Doch die Sache hat für mich einen bitteren Beigeschmack. Du hältst mich tagewach, zieh durch die Bars der Stadt. Hab nie an Schlaf gedacht, mit dir wird jede Farbe krass. Fühl ich mich gerade schlapp, hol ich dich vom Bahnhof ab. Denn du bringst mein Herz intakt. Sterne ziehen vorbei, Lichtgeschwindigkeit. Augen riesengroß, weil es wieder schneit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Da ist nicht viel, was bleibt. Am Ende nur wir zwei. Das hält vom ersten Schluck bis in die Ewigkeit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Die Sterne ziehen vorbei, Lichtgeschwindigkeit. Augen riesengroß, weil es wieder schneit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Da ist nicht viel, was bleibt. Am Ende nur wir zwei. Das fällt vom ersten Schluck bis in die Ewigkeit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. immer mit dir heimfahren. Auch wenn ich weiß, das ist einfach viel zu leichtsinnig. Denn mit dir wirkt alles leichter, bin risikobereiter und zu oft überschätze ich mich. Du spendest Wärme, wenn ich frier. Du lässt die Welt um mich vibrieren. Kann tausend Sprachen wegen dir. Bitte lass es passieren. Die Sterne ziehen vorbei, Lichtgeschwindigkeit. Augen riesengroß, weil es wieder schneit, das ist Liebe auf der Rückbank. Die Sterne ziehen vorbei, Lichtgeschwindigkeit, Augen riesengroß, weil es wieder schneit, das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir bleiben wieder nüchtern. Da ist nicht viel, was bleibt, am Ende nur wir zwei. Das bleibt vom ersten Schluck bis in die Ewigkeit. In diesem April passiert bei uns absolut alles. Dieser April wird absolut ein Live. Erlebt bei uns eure Stars for free und so nah wie nie. Hey Sektor, hier ist Nico Santos. Hier ist Kamrat. Was geht ab? Mein Name ist Materia. Hi, I'm Sienna Spire. Paarschatz. Geil, geil, geil. So. 99 Problems mit Felix Lobrecht. Machen wir so. Problem gelöst. Oh mein Gott, diese Absolut Musik. Absolut Comedy. Absolut Party. Absolut 1 Live. Diesen April, den ganzen Monat. Alle Infos auf 1live.de und in 1 Live. 1 Live. Moving. Das ist Moving auf der Rückbank und ich hoffe, ihr habt guten Sound da hinten, denn jetzt kommt der nächste Mix. 1 Live. Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Und mit Eliza Rose, die vom Fach ist, weil sie hat mal in London im Plattenladen gearbeitet, bei Flashback Records, was ein sehr guter Plattenladen, ein sehr bekannter Plattenladen in London ist. Und es gibt ihn auch noch. Ihr könnt da hingehen, aber Eliza Rose arbeitet nicht mehr da. Ihr hört jetzt von ihr zwei Tracks in diesem 1 Live Moving Mix, gleich den neuen Song Down to the Bone und jetzt Body Moving. Deep, deep down, baby. Mit Calvin Harris. Deep, deep down. Iconic und sie ist UK's finest. Eliza Rose ist ihr Name. Double Play im 1 Moving Mix. Erst mit Calvin Harris auf Body Moving und dann der ganz neue Song Josh Baker und Eliza Rose mit Down to the Bone. Habe ich zum ersten Mal gespielt, weil kam auch erst gestern raus. Keepen wir es fresh in 1 Moving, damit ihr Plan habt, was hier passiert. Und Bad Bunny kommt als nächstes immer fresh. Dauer fresh. 1 Moving, der Mix. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, así que me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. En VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia. La Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que estoy está son mía. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dice que yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día con el caso te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó, Titi me preguntó, Titi me preguntó, Titi me preguntó, Gucci gang. Spread the racks on new chain. Yeah. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot names. I can't bob in the wetter rain. Rather go and bob all mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent their race on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bin the wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Gang, Gucci gang, Gucci gang. I forgot name. I can't bob in the wetter rain. Rather go and bob all mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gänge, kommt ihr mit von Miami nach Ibiza? 1:1 Live. Moving Mix mit Jan Christian Zeller. Finally, Swedish House Mafia. That's my watch, but she wants Steve's AP. And she stay up for hours watching QVC. She said she loves my songs. She bought my MP3. And so I put her number in my Bose BB. I got a black BM. She got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK breeze. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all up on my JVC. Scene one. Everybody get in your position. Pay attention. And listen. We're trying to get this all in one take. So let's try and make that happen. For FHM, she like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM, London to NYC. I got my visa and my visa. A diva and her dealer. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish House Mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies, and it ain't fucking. I'll wake up in the morning with a Marques or Bamisa. With a girl that like a girl like Lindsay Lohan and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be FIFA. And that's standard procedure from Miami to Ibiza. We'll be right back. Und heute Nacht dann als Swedish House Mafia plus die komplette Swedish House Mafia plus Eric Pritz. Es ist fast 2 Jahrzehnte her, dass die zusammen aufgelegt haben. Und ich hätte sogar gedacht, irgendwie vor 10 Jahren oder so, dass nicht mal die Swedish House Mafia 2026 existiert. Crazy. Wart ihr lost in 1 Live Moving? Das war das neue Remake von Armin Edge und Daycom. Der gleiche Typ, der auch I Adore You gesungen hat von Ugel und Topic. Jetzt in diesem Lost auch mit drin. Wir sind zurück in der Moving Playlist und ich spiele als nächstes Stateside. Wollte ich aber noch kurz mitteilen, Last Minute Sektor Events für heute Nacht, wenn ihr in Bielefeld seid, im Sam's. Special Guest heute bei der neuen Goa und Psytrance Party. Nelix ist heute da. Und in Köln im neuen Parkcafé im Rheinpark heute das Ritter Butzke Showcase mit dem Sound aus Berlin. Tell me, how did a girl like me get into you? control. Never been a pro before, but I'm knocking through your door. But you're nice, so I stay. Never met a British girl, you say. No one treats me this way. All the boys out here the same. What can I say? And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club,

Das war ein gutes Bass-Face-Lied. Bunt mit Trippin' in 1Live Moving. Aber Bunt war selber diese Woche bei einem Festival in Bogota, Kolumbien und ist beim Set von Skrillex mitten in die Crowd und hat sein Bass-Face fotografiert. So macht man das. Ein Durstlöscher, bitte. Sie sind dann Durstlöscher und läuft grad auf mich zu in den beigen Crop-Top und der Hose über den Schuhen. Ich nehm vom Durstlöscher und der Kippe nach dem Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Sie sind dann Durstlöscher und läuft grad auf mich zu in den beigen Crop-Top und der Hose über den Schuhen. Ich nehm vom Durstlöscher und der Kippe nach dem Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Wir spielen Bierball zu zehnt und wer verliert, gibt einen aus. Und wird es wieder zu spät, verliere ich mich in meinem Traum. Weil wir holen noch Nachschub beim Späti, grüßt den Besitzer fast täglich. Sie tanzt zum Mondlicht ästhetisch, ich hoffe, die Nacht hält noch ewig. Yeah. Die Elbe glitzert rot im Morgenlicht und die ersten Strahlen fallen auf dein Gesicht. Und uns alles ruhig, weil der Tag anbricht und ich höre dir zu grad, doch ich folg dir nicht. Weil ich bin in meinem Kopf ganz woanders, guck in die Welt wie ein Panda. Füll mein Glas noch ein paar Mal. Sie sippt dann Durstlöscher und läuft grad auf mich zu in den beigen Crop-Top und der Hose über den Schuhen. Ich nehm vom Durstlöscher und der Kippe noch einen Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Sie sippt dann Durstlöscher und läuft grad auf mich zu in den beigen Crop-Top und der Hose über den Schuhen. Ich nehm vom Durstlöscher und der Kippe noch einen Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Wie Aquarelle meine Hoodies verwaschen. Erst auf die Jacke, doch ich nehm das gelassen. Die Hügel klein, doch für mich wie in den Alpen. Und die Lichterketten sind so hell, man sieht sie von Weitem. Ey, ja, mein Kopf dreht Runden, so wie bei Mario Kart. Und ich frag mich seit Stunden, was du gerade so machst. Tu me manques, mais je pense toujours de ça. Meter. Durstlöscher und läuft grad auf mich zu in den Vision. Crop Top und der Hose über den Schuhen. Ich nehm vor. Durstlöscher und der Körper noch einen Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Sad. Überall Poolpartys in ganz Miami, ist es Miami Music Week. Also neben dem Ultra Music Festival gibt es noch überall sonst Partys da die ganze Woche schon. Medusa zocken sich auch so durch von DJ-Set zu DJ-Set oder sie zocken Backstage mit so einem Retro-Flipper oder so einem Shooter. Und heute machen Medusa ihre ganz eigene Medusa Miami Music Week im National Hotel in Miami Beach mit Infinity Pool. Yes! Und sie spielen neue Musik. Die ist jetzt rausgekommen, gestern, deswegen direkt fresh in die 1LIVE Moving Playlist. Medusa mit Don't Wanna Go Home. Und dem typischen Medusa Signature Sound. Can we stay for one more? Stay until the last song. Cause I don't wanna go home tonight. Der perfekte neue letzte Song. Kommt von Medusa und lief zum ersten Mal in Moving. Das war Don't Wanna Go Home. Hier ist eure Samstagnacht-Starter-Playlist. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Enséñame ese paso.

Dieser Remix ist official, er ist approved von Taylor Swift, er ist made in Germany von Eli Oaks. Ich bleib noch ganz kurz bei dem Speed, okay? Haltet nur noch einen Track durch. Hier ist der DJ Daddy Trance, Marlon Hofstadt. Jesse Zeller und habe hier 20 Minuten exklusiv vorab aus der 1Live-DJ-Session mitgebracht von Cyril aus Australien. Ein Mann, der sich auskennt in allen Bereichen der Samstagnacht. Er hat einen Pub in Australien geleitet und dann kam irgendwann Stumbling In. Ein mieser, mieser Ohrwurm. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Er hat noch mehr Ohrwürmer und ihr hört ein paar davon heute in seiner neuen 1Live-DJ-Session. Das ganze Set ist insgesamt eine Stunde lang. 20 Minuten daraus, komm jetzt mit There She Goes. 1 Live DJ Session mit Cyril. She calls my name, pulls my chain. DJ Session mit Cyril. braucht kein Text, ist auch so ein guter Track. Jam Back mit Positive. Aus der 1Live-DJ-Session mit Cyril, die nachher 23 bis 24 Uhr in eurem Autoradio läuft, solltet ihr nach Köln fahren. Es gibt hier heute 10 Partys als eine große sozusagen. Ehrenfeld XL mit 10 Clubs, die mitmachen. Ein Ticket, 25 Euro an der Abendkasse. Alle Musikrichtungen, die ihr euch vorstellen könnt, einfach zu Fuß von hier nach da gehen. Es muss nur Platz im Club sein. Das ist alles, was ihr braucht. Und Fischer im Radio. Australier unter sich, Cyril, spielt hier den inzwischen zweifachen Familienvater seit diesem Jahr, Fischer, mit Rain in der 1Live DJ Session. Eine 1Live Moving Sneak Peek. Oh, yeah. comfort. Carry me through it. Foreign land that brings me closer to you. DJ Session von Cyril, der hier Kashmir spielt. Oh, Kashmir hat übrigens fast kein Paruka-Billiard ausgelassen. 8 Mal dabei gewesen. Wow, Respekt. Also Cyrils 1F DJ Session komplett nachher, 11 bis 12. Heute Abend in 1 Live und der komplette Timetable: 22 Uhr Mogwai, 23 Uhr Cyril, 24 Uhr Nora M. Pure. Alles noch vor der Uhrenumstellung. Wir gehen zurück in die Playlist. 1 Live. Moving. Nächste Woche kommt der neue Song Hysteria von Bibi Rexha. Jetzt kommt New Religion. I feel the beat. Go. Party never killed nobody. Ich habe euch gerade repostet in meiner Insta-Story, wie André einfach moving hört. Stabil, würde ich sagen. André und ich wünschen euch einen schönen Samstagabend in die etwas verkürzte Samstagnacht, die jetzt kommt. Ihr wisst, Radio on, lights off. But that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Try to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. Off the chain, I leave. Off of the brains, still want the fame, off the name. First of all, you ain't rapped long enough to be fucking with me. You ain't strong enough. So whatever it is you puffin' on, I got you thinking that you Superman. I got the kryptonite, now smack you with my dick in the mic. That's characters, not even good actors. What's gonna be the outcome? Let's add up all the factors. You whack, you twisted, your girls are whoa. You broke, the kid ain't yours, and everybody knows. Your own man say you stupid, you be like, so, I love my baby mother, I never let her go. I'm tired of weak, whining over fuck that don't belong to them. What's wrong with them? They get up for real, like my man's in them. Who get it all with the strength of the hands with them? Man, y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. up in here. I bring down rings, the heavier curse the head. No more talk, put them in the dirt instead. You keep off, that you're trying to end up red. Cause if I end up fed, I end up dead. Cause you're the soft type, what? Fake up north type, push like a soft fight. Dog is a dog, blood's thicker than water. We done been through the mud and we quicker to slaughter. The bigger the order, the more guns we run out. When up in there, everybody come out. When the body burn out, sun in the sun out. I'ma keep the gun out. Running his mouth, I'ma blow his lung out. Listen, yo, he's about to be missing. You know who gon' find you? Some old man fishing. Grandma wishing your soul's at rest, but it's hard to digest with the size of the hole in your chest. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here. Musst du kurz überlegen, ob das erlaubt ist, dass man innerhalb von 10 Minuten erst Turn the Lights Off und dann auch noch Lights Go Out spielt. Aber dann ist mir aufgefallen, ja, es ist ja jetzt gerade Earth Hour. Deswegen ist das ja sogar Pflicht, diese Songs jetzt zu spielen. Es macht irgendwie alles Sinn. Ihr hört 1 Live Moving und ich spiele jetzt nach diesem legendären Track gerade von John Summit einen anderen legendären Track oder zwei, ehrlich gesagt, weil es ein legendäres DJ-Set gab von Fred Again und Thomas Bangalter von Daft Punk, das jetzt auf YouTube ist. Haben die hochgeladen, heute. Aus dem Ali Pally in London. Wo sonst immer Darts-WM ist. Aber vor einem Monat war das sehr außergewöhnlich, was die beiden da abgefeiert haben. Hört euch dieses Mashup an. Zusammen am DJ-Pult. Digital Loving Arms in 1 Live Moving, Fred Again und Daft Punk. Turn 1.

Message heißt Free Your Mind. Keine 48 Stunden draußen, brandneue Tunes für den Sektor von Prosper und Clooney, was ihr gerade gehört habt. Hier ist 1Live Moving, hier ist der Mix. Wir bleiben nonstop. Don't come out to play when you are hurt. There's certain things that should be left unsaid. Tick, tick, tick, tick on the watch, and life's too short for me to stop. Oh, baby, your time is running out. I won't let you turn around and tell me now I'm much too proud. All you do is fill me up with doubt. Tick, tick, tick, tick on the watch, and life's too short for me to stop. Oh, baby, your time is running out. This

Ich seh bei dir läuft. Du warst bei Black Coffee im VIP. Und der eine von keine Musik ist dein Freund. Wenn du einen Stern immer siehst, dann liegst du in einem Rolls Royce. Auto dann fliegt und Make-up on point. Rock, Krokodil, Birkin, sie okay, ist neu. Ich hab verstanden, du bist independent. Du hast zwei Stimmen in dir, so wie Venom. Sie sagen zu dir, lass die Männer rennen. Du bist am Flughafen abgeholt im Phantom. In einer Bio steht, du bist eine Jura-Studentin. Weil du überlässt nie dem Zufall die Fälle. Sie fliegt nach Madrid, wo sie einen Fußballer datet. Der bucht dir einen Flug auf die Schnelle. Ich fühle bei uns rettes Medium. Doch wie sie Männer dribbelt, ist well done. Sie fliegt um die Welt und dreht an dem Geld an. Also fühlt sich dein Money Flow seltsam an. Möchte mal Minimum Million, weil sie die Destination nicht ändern kann. Die Destination nicht ändern kann. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. She gets a priority body, sie poppt ne Zanny, sie schläft bis zum Morgen. Bei uns war sie nur ein Dorfkind, doch in den USA ist sie ein Foreign. Letztes Jahr in St. Moritz ist sie herz erfroren. Ihre Titties sehen aus wie ein Spalding. NBA from Joe Ballin. Foreign cars in Sport, yeah, I tell you like that. Wie oft hast du darauf gehofft, dass dich jemand aufhält, bevor du an deinem Gate ankommst und eins kennst? Wow, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh